Deutschlandfunk Kultur, Studio 9. Brigitte Fährle ist bei mir zu Gast, Journalistin und Publizistin. Und an dieser Stelle bin ich vor allem gespannt auf ihre Meinung als Mitglied der Relotius-Kommission, also benannt nach dem Reporter Klaas Relotius, der vor wenigen Wochen aufgeflogen ist, weil er reihenweise Zitate, Personen und ganze Geschichten erfunden hat. Frau Fährle, mit welchem Ziel hat sich jetzt diese Kommission zusammengefunden und mit wem arbeiten Sie da zusammen? Also diese Kommission hat ja der Spiegel, bei dem Relotius angestellt war, selber ins Leben gerufen. Und da arbeiten drei Kolleginnen und Kollegen. Also ich als jemand, der extern dazu gekommen ist, ein langjähriger Kollege aus dem Spiegel und ein Kollege, der jetzt neu zum Spiegel gekommen ist. Und also die Kommission hat die Aufgabe, zunächst mal herauszufinden, wie groß ist eigentlich die Fälschung, die der Reporter Klaas Relotius da angerichtet hat. Beim Spiegel im Übrigen nicht nur dort, auch andere Medien. Er hat bei der Zeit publiziert, er hat bei der Taz publiziert, er hat bei der Süddeutschen publiziert. Und auch dort fragen sich jetzt die Kollegen, war das alles richtig oder war es falsch? Und vieles hat sich schon als Fälschung rausgestellt. Also darum geht es in erster Linie, dass die Dimension herauszufinden. Und dann fragt sich der Spiegel, und das finde ich ganz großartig, gibt es bei uns in unseren Abläufen, in unseren Strukturen Zweifel oder gibt es da Ungenauigkeiten, die solch einen Skandal möglich gemacht haben? Es gibt eine große Einigkeit darüber, denke ich, dass sich etwas ändern muss. Aber die entscheidende Frage ist ja, wo soll man da ansetzen? Der Spiegel selbst hatte ja schon eine vorbildliche Abteilung, so hieß es jedenfalls immer, dass die sehr vorbildlich sei, die interne Fakten überprüft, bevor eine Geschichte rausgeht. Also ist es da eher ein strukturelles Problem der gesamten Branche? Das gibt es vielleicht auch. Der Spiegel fragt sich jetzt zunächst mal, können wir etwas verbessern? Und das finde ich, Sie haben ja das angesprochen, es gibt da eine vorbildliche Dokumentation. Trotzdem konnte das passieren. Also muss man sich fragen, warum konnte es passieren? Das Ergebnis kenne ich nicht, weil die Arbeit noch gar nicht beendet ist. Die Branche selber, weiß ich nicht. Also ich kenne kein Medium, was so einen Kontrollmechanismus hat wie der Spiegel. Und dass es dann bei den anderen passiert, ist scheint mir jetzt eher etwas wahrscheinlicher, als es dass es gerade beim Spiegel passieren konnte. Ich habe ein bisschen ein Problem, muss ich sagen, mit der Aufarbeitung oder mit, ja, wie der Spiegel das nach außen transportiert. Ich formuliere es mal so. Das ist natürlich genau das Richtige, dass der Spiegel alles komplett transparent machen möchte. Aber ich finde, der Spiegel hat auch den internen Skandal skandalisiert. Ein Tick zu viel für mein Empfinden. So nach dem Motto, es ist eben auch eine unglaubliche Titelstory, so schlimm das alles ist. Also ich kenne diese Kritik, die ist ja auch in den sozialen Medien zum Teil formuliert worden, dass ich halte das ein bisschen für eine Geschmacksfrage. Also die Art und Weise, wie man einen Text über diesen Skandal schreibt. Ich hätte ihn wahrscheinlich auch nüchterner geschrieben. Ich hätte ihn nachrichtlich ganz hart mit dürren Worten beschrieben. Der Spiegel hat da eine andere Form gewählt. Ich glaube aber, das ist am Ende nicht ausschlaggebend. Also ausschlaggebend wird sein, ob diese Kommission Vorschläge machen kann, wie solche Fälschungen in Zukunft nicht mehr passieren können oder wie sie eher verhindert werden können. Man muss natürlich sehen, jemand, der mit so viel Fälschungswillen in einer Redaktion arbeitet, die ja zunächst auch mal auf einer Vertrauensebene basiert, da ist es schon wirklich schwer. Und alles, was man bislang weiß, hat Klaas Relotius sehr, sehr viel unternommen, um diese Fälschungen zu vertuschen und zu verheimlichen. Etwas anders gelagert, aber eventuell doch mit Parallelen, ist der Fall des Schriftstellers Robert Menasse. Durch und durch überzeugter Europäer. Ich glaube, viele von uns haben ihn im Ohr, weil er begeistern kann, literarisch und auch rhetorisch. Er hat Zitate des ersten Kommissionschefs der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also des EU-Vorläufers, gefälscht. Zitate von Walter Hallstein. Brauchen wir auch eine Robert-Menasse-Kommission? Robert Menasse hat es ja zugegeben und hat sich jetzt entschuldigt. Er tut das allerdings in einer für mich unangenehmen Art und Weise, nämlich in so einer Art Weinerlichkeit, indem er sich selber zum Opfer macht und sagt, alle die mich jetzt kritisieren, die arbeiten eigentlich den Nationalisten in die Hände, weil ich habe ja Walter Hallstein nicht verfälscht, ich habe ihn nur sozusagen zugespitzt, zusammengefasst, interpretiert. Und es war für eine gute Sache, betont er immer wieder. Genau, das ist ja noch der andere Punkt. Da gibt es ja dieses wunderbare, schlichte Zitat, der Zweck heiligt die Mittel. Ich würde immer sagen, nicht. Und das ist ein bisschen so was, worauf sich Menasse jetzt bezieht. Er sagt, ich habe es für die gute Sache getan, wie Sie sagen. Ich habe es für Europa getan. Und das finde ich, das geht überhaupt gar nicht. Also wir leben in einer liberalen Demokratie. Und die liberale Demokratie fußt darauf, dass wir ehrlich zueinander sind und dass wir Regeln einhalten. Und zu den Regeln gehört, dass man ein Zitat nicht erfindet. Und das ist ein erfundenes Zitat. Es ist möglicherweise nicht falsch, aber es ist eben erfunden als Zitat. Und wenn Robert Menasse geschrieben hätte, ich interpretiere Walter Hallstein so, ich fasse ihn so zusammen, ich glaube, am Ende hat er genau dieses gewollt und gemeint, dann wäre das vollkommen in Ordnung. Ja. Er hat das teilweise in Lesungen, zum Beispiel bei Vorträgen, auf Nachfrage gesagt, dass er diese Zitate sinngemäß zusammengefasst hätte. Das betont er heute auch nochmal in der Welt. In der Welt hat er allerdings auch gesagt, er findet das eine künstliche Aufregung. Ja. Und da klingt auch eine gewisse Arroganz zwischen den Zeilen durch. Ja, es ist, was ich meine. Also er setzt sich, er entschuldigt sich einerseits, setzt sich aber gleichzeitig ins Recht. Und das passt einfach nicht zusammen. Da macht er sich auch unglaubwürdig. Er hätte sagen müssen, ja, das war falsch, Punkt. Und alles andere müssen andere interpretieren. Die Taz hat gestern übrigens zu dem Fall geschrieben, dass das linksliberale Lager Fälschungen in den eigenen Reihen teilweise nicht erkennt oder erkennen will, weil man sich so sehr im Kulturkampf gegen rechts fühlt. Ist das meinten Sie vielleicht auch einstiegs, als Sie sagten, ja, Menasse denkt, es ist für die gute Sache und alle, die mich jetzt kritisieren, die spielen den Rechten in die Hände? Ja, damit sagt man im Grunde genommen, mein Milieu, meine Blase, mein politisches Umfeld, das hat Recht. Und da, weil es Recht hat, kann ich auch die Wirklichkeit mir so hinbiegen, dass am Ende das Gute rauskommt. Und das ist das, wo ich sage, in einer liberalen Demokratie geht das nicht. Die Regeln, die gelten einfach für alle und es muss einen offenen politischen Wettstreit geben. Und man darf die Argumente, die man hat, nicht verfälschen, man darf sie nicht überhöhen, sondern man muss sie in aller Nüchternheit und in allem offenen Streit muss man sie vortragen und sich auseinandersetzen mit den Argumenten der Gegner.